unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna Haberer, ehemals Professorin für Theologie an der Universität Erlangen, jetzt nur noch Professorin für dich und mich. Und das hört nie auf. Und ich, Sabine Rückert, ehemals stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, jetzt Reporterin und Bibelsachverständige inzwischen durch diesen Podcast ein geworden. Ein fünfjähriges Studium. Ja, ein sehr langes Studium. Ich glaube, ich weiß inzwischen mehr als so mancher Theologiestudent. Das kann ich dir aber flüstern. Na, es gibt Theologiestudenten oder Studierende, die sich auf ihr Bibelexamen mit unserem Podcast vorbereiten. Ja, das rate ich Ihnen auch. Und sie bestehen. Ja, mit Summa Cum. Ja, jetzt haben wir ja die Bergpredigt glücklich hinter uns gelassen und wenden uns ganz anderen Themen zu. Und jetzt muss ich vielleicht den Hörerinnen und Hörern etwas sagen. Also wir haben ja bislang parallel gelesen, die vier Evangelien, das machen wir auch weiter. Nur gibt es bestimmte Dinge, die nur in einzelnen Evangelien auftreten und andere, die treten überall auf. Also Geschehnisse oder Behauptungen oder Gleichnisse, die kommen in allen vier Evangelien vor und einige kommen eben nur in einzelnen, ganz vereinzelt in einzelnen Evangelien vor, wie zum Beispiel der Stoff, den wir heute uns vornehmen. Ich will nur sagen, wir können jetzt die Reihenfolge, die Stränge, nicht mehr einhalten, weil auch die Evangelien sie nicht einhalten. Die Evangelien, da purzelt alles durcheinander und die Geschichten, die hier bei Johannes ganz hinten stehen oder bei Lukas ganz hinten stehen, die stehen bei Johannes ganz vorne und so weiter. Wir können jetzt uns nicht mehr durcharbeiten, sondern wir werden jetzt auch nach eigenen Vorstellungen die Geschichten um den Wüstenprediger Jesus erzählen. Ja, und wir werden sie dann auch thematisch zusammenfassen. Ja. Natürlich gibt es kleine Unterschiede, wie Matthäus ein Gleichnis erzählt oder Lukas ein Gleichnis erzählt. Aber wir werden die jetzt versuchen zusammenzufassen, sonst verwirren wir unsere Hörerinnen und Hörer total. Genau. Wenn wir die fünfte Blindenheilung haben, dann mag auch keiner mehr zuhören. Das ist jetzt die journalistische Entscheidung. Ja, das kann ich dir sagen. Journalismus hat auch was für sich. Ja, lass mich aber dann an der Stelle nochmal sagen, das ist häufig ja schon gesagt worden, dass es halt eine bestimmte Quelle vermutet wird, dass die zugrunde liegt. Aber dass die einzelnen Evangelisten je nach ihren theologischen Konzepten die unterschiedlich angeordnet haben. Mhm. Wenn wir irgendwie sowas wie ein Gesamtbild erstellen wollen, müssen wir das kompilieren und zusammenfassen. Genau. Hat ja auch immer Versuche gegeben, die zu kompilieren. Das ist, dass man ein Einheitsevangelium macht. Mit den immer selben Geschichten. Ja, und wo man dann sagt, oh, man nimmt die eine vom Lukas und die ist doch netter da beim Matthäus. Ja. Und dann ein Einheits, Marzion hieß der Mann, der das im zweiten Jahrhundert versucht hat. Ein kluger Mann, den wäre ich auch gern gefolgt. Ja, der ist aber als Heretiker verworfen worden. Oh. Ich finde die Entscheidung sozusagen, so vier Variationen. Da gibt es doch einen Film, wo es um Zeugen geht, wo ein Unfall beobachtet wird. Ja, ich weiß, das gibt es immer wieder. Ja. Es gibt immer wieder so Filmkaleidoskope, wo ein und dasselbe Geschehen aus den verschiedenen Richtungen, ein Unfall oder sonst was, ist ein ganz berühmter Film, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Acht Zeugen oder so ähnlich. Ja. Also da wird es aus verschiedenen Perspektiven erzählt und dafür hat sich die alte Kirche entschieden. Eigentlich ein moderner Zugang, finde ich. Also ich habe hohen Respekt davor. Dass für uns macht es die Sache natürlich schwieriger. Ja. Deswegen wollte ich dem alten Wissenschaftler, der dann verbrannt worden ist, offenbar, Verband. Ja, aber du gehst diese Sache journalistisch an und ordnest dann thematisch für uns alles in ordentliche Abschnitte. Wir wenden uns jetzt einem Komplex zu, der sehr typisch ist für Jesus und für den Jesus natürlich auch berühmt geworden ist. Das sind die Wunder. Und das allererste Wunder steht bei Johannes. Das steht auch nur bei Johannes, ganz allein. Es ist ein Wunder, das natürlich weltberühmt ist. Es kennt jeder, wird auch immer wieder für böse Äußerungen und Spott und Hohn hergenommen. Warum, kann man sich denken? Aber jetzt erzähle ich es erstmal. Beziehungsweise ich lese es aus der Bibel vor, weil ich finde, jetzt ausnahmsweise werde ich es mal vorlesen und nicht der Leser. Und ich sage dir auch nachher, warum. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, »Sie haben keinen Wein mehr.« Jesus erwiderte ihr, »Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Seine Mutter sagte zu den Dienern, »Was er euch sagt, das tut.« Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, »Füllt die Krüge mit Wasser.« Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, »Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist.« Sie brachten es ihm. Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, »Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.« So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana, in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist jetzt die erste Wundergeschichte. Und warum hast du sie selbst vorgelesen? Weil ich finde, es klingt wie Kafka. Ah. Ich finde, das ist eine kafkaeske Geschichte. Vor allem der Anfang. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, »Sie haben keinen Wein mehr.« Und Jesus erwiderte ihr, »Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Sowas kenne ich nur aus Kafka-Dialogen. Ich lese jetzt mal einen Text vor aus Kafka, an den dieser Text mich irgendwie erinnert. Ich kann dir nicht genau sagen, warum, aber es hat was miteinander zu tun. Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte. Ich musste mich sehr beeilen. Der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden. Ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus. Glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe. Ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte, »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« gib's auf«, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen. Diese etwas absurde Art, dieses unvermittelte Kommunikation ja. Und dieses Nicht-Zusammengehörige. Dieses ja, scheinbar. Scheinbar. Es sind zwei zeichenhafte Texte. Man hat den Eindruck, ich meine, sie sagt zu ihm sehr handfest, sie haben keinen Wein mehr. Nun kann man sich fragen, warum fragt man die Gäste, wenn der Wein ausgegangen ist? Er war, ist ja ein Gast. Jesus ist ja Gast auf dieser Hochzeit. Und dann geht der Wein aus und dann sagt die Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Das ist schon absurd. Das ist schon Kafkaesk. Und Jesus antwortet dann aber, hey, was geht mich der Wein an? Das sagt er nicht, sondern er sagt, was willst du von mir, Frau? Hallo, das ist seine Mutter. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also das hätte jetzt kein Mensch erwartet, dass das ja, jemand sagt. Das stimmt, ja. Verstehst du? Und dann sagt sie aber, hey, du Lümmel, wie redest du mit meiner Mutter? Das sagt sie nicht, sondern sie sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das ist doch wirklich Kafka. Das ist doch fast schon ein Traumdialog, wo man sich denkt, in welcher Dimension bin ich jetzt gerade? Das stimmt, ja. Tiemoi kai soi gynai, was habe ich mit dir zu schaffen? Noch schlimmer, sagt der Luther. Ja. Die Einheitsübersetzung, was willst du von mir? Die Züricher, was hat das mit dir und mir zu tun? Ja. Also das heißt, auch die Übersetzer sind ratlos, wie man das Bindeglied da irgendwie hinkriegen kann. Ja. Darf ich mal kurz ausholen? Bitte, hol also, aus. Also du hast vollkommen richtig den Link gemacht. Es ist keine klassische Wundergeschichte. Sondern beim Johannes, beim Evangelisten Johannes, gibt es nur die sogenannten Zeichengeschichten. Ah. Also da geht es nicht darum, dass man irgendwie die Welt aus den Angeln hebt oder die Schöpfung oder die Naturgesetze irgendwie umdreht, sondern es geht darum, dass der Christus erkannt wird, offenbar wird an dem, was er für Zeichen macht. Und gleichzeitig erscheint die Welt dahinter. Ich glaube, da hast du recht mit der Beobachtung. Das ist ja bei Kafka genauso. Ja, genau. Also das ist auch die theologische Besonderheit, die der Johannes hat. Man streitet bei diesem Evangelium, ich habe es schon mal kurz angedeutet, unheimlich drum in der Theologie, wann das eigentlich geschrieben worden ist. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, das ist ganz, ganz nah, das ist eines der ältesten. Mhm. Und andere sagen, 100 Jahre später ist es erst entstanden, so viel Theologie ist da drin. Mhm. Ja? Da kommt es nicht aufs Erzählen an, sondern auf die Theologie. Also da streiten die Leute, weil es unklar ist, ob die Zerstörung des Tempels dem Johannes, das Evangelium, schon bekannt ist, weil die kommt praktisch da nicht vor. Also 70 ist ja immer, die Zerstörung des Tempels ist immer so ein Datierungsding. Mhm. Und es kommt in den anderen natürlich breit vor. Mhm. Also weiß man es nicht so richtig. Aber man weiß, dass das eine ganz andere Form von Theologie ist, was da erzählen will, weil der Jesus leidet ja auch nicht am Kreuz, sondern da ist die Vorstellung, im Anfang war das Wort, darüber haben wir schon gesprochen, und das Wort war bei Gott. Also es gibt sowas wie eine Präexistenz des Christus und dann kommt die Erniedrigungsphase und dann wird er wieder erhöht und das Kreuz ist ein Zeichen der Erhöhung. So, und jetzt sind wir bei der Hochzeit zu Kana. Mhm. Der ganze Rahmen des Auftritt Jesu beginnt eben nicht mit, ich bin ein Wunderheiler oder so, sondern beginnt mit einer Hochzeit. Und er ist nicht der Bräutigam, er ist einfach bloß ein Gast. Nein, aber er ist der heimliche Bräutigam. Kana ist 13 Kilometer nördlich von Nazareth. Weiß man alles nicht so richtig. Doch, also hier schon mal in Fußnoten steht das. Deine Fußnoten behaupten das. Also man hat es auf jeden Fall bisher nicht gefunden, wo das eigentlich liegt. Aber du musst dir vorstellen, der ganze Rahmen, erster Auftritt Jesu, ist bei einer Hochzeit. Wer heiratet da? Wir wissen es nicht. Das ist uninteressant. Mhm. Der Jesus zeigt, dass er Herr über die Elemente ist, wenn man so will. Mhm. Und das ist das wirklich Interessante, weil er auch so wahnsinnig viel Wein da umwandelt. Das sind nach meiner Rechnung irgendwie 720 Liter, die da. 600 Liter. Ja, also so, also zwischen 600 und 700 Liter, je nachdem, wie man diese. Und das ist schon die zweite Ladung. Also die erste ist schon ausgetrunken. So, und jetzt bist du am dritten Tage, heißt, erster Satz ist, am dritten Tage. Ja. Also das heißt, du hast im Grunde genommen das Kreuzigungsgeschehen unter ein Hochzeitsgeschehen, als eine Klammer gesehen. Ja, es steht am dritten Tage völlig unvermittelt. Vollkommen unvermittelt. Ja. Also das ist im Grunde genommen, sagen wir mal, der Christus nach der Auferstehung zeigt sich da schon mal Geschichte. Also das ist falsch platziert hier. Nein, das ist nicht falsch platziert, sondern der Rahmen ist, dass die ganze Kreuzigungsgeschichte, der ganze Auftritt Jesu wird nicht unter dem Aspekt des Leidens, sondern dem Aspekt einer Riesenhochzeit geschildert. Auch das Passamal spielt eine ganz andere Rolle. Kommen wir vielleicht später dann bei den Passionen noch drauf. Aber das heißt, du hast eine ganz andere Theologie und es ist eine Theologie nicht des Bundes am Sinai mit Gesetzen, sondern die Theologie eines Ehebundes. Mhm. Und da kannst du ganz viele Geschichten erschließen draus, aus diesem Gedanken, weil so eine jüdische Hochzeit war ja so, man war sich anverlobt, hat dann gemeinsam einen Kelch Wein getrunken, hat sich dann wieder getrennt. Dann ist zur endgültigen Abholung der Braut ist dann der Bräutigam gekommen. Du kennst die ganzen Geschichten, wo die Jungfrauen warten. Mhm. Ja? Ja, die kommen noch. Die kennen unsere Hörerinnen ja nicht. Ja, auf jeden Fall ist die Vorstellung, dass der Bräutigam wiederkommt, die Braut holt und dann wird der Brautpreis bezahlt. Und dieses Motiv eines Brautpreises und einer Hochzeit zieht sich beim Johannes im Grunde genommen als theologischer Bogen über alles. Deswegen auch erstes Wunder. Das ist ja immer ganz am Anfang. Wir sind ja jetzt bei Johannes ganz am Anfang des Evangeliums. Ja, gleich nach der Prolog. Taufe. Und nach dem Sammeln der ersten Jünger. So ist es. Und da zeigt er sich. Das ist sozusagen die Anfangsmelodie, unter dem das Johannesevangelium losgeht. Man sagt, dass das Johannesevangelium, man weiß es nicht ganz genau, man weiß es bei dem weder bei der Datierung, weiß man es, noch weiß man, wo es entstanden ist. Da gibt es ungefähr alles, was es im Mittelmeerraum an Regionen gibt, wird in der Wissenschaft dafür angeboten. Aber man nimmt an, dass es beeinflusst ist von mystischen Kreisen und von gnostischen Kreisen, weil sehr häufig Licht und Dunkel, Gut und Böse einander gegenübergestellt sind. Und dieser erleuchtete Christus kommt auf die Welt und macht diese zweite Ebene auf, die bei dir so kafkaesk ankommt. Mhm. Das heißt, nur wer Augen hat zu sehen, der sehe. Mhm. Das ist sozusagen diese Einführung mitten hinein in dieses Festmahl oder in diese Hochzeit. Ich habe noch eine Kafka-Passage, an die mich dieses Wunder erinnert, und die geht so. Es ist sehr gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt, aber verhängt in der Tiefe, unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie beim richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft. Ganz toll. Passt auch hier wahnsinnig gut in diese Situation da hinein. Ja. Das hat ja was mit Zauberei zu tun. Ja, pass auf, es ist auch deswegen gut, weil es sozusagen auch dieses Nicht-Erkennen steckt da mit drin. Es ist die Fülle der Welt, liegt um uns herum und wir erkennen sie nicht. Und wer dann die Stimme hat und die Gabe oder wie auch immer, der kann diese Fülle der Welt rufen. Abrufen. Abrufen, ja. Und genau. Dann kommt sie. Ja, und die anderen sehen es aber nicht. Dieses Licht kam in die Dunkelheit und die Dunkelheit hat es nicht begriffen. Das ist der Prolog des Johannesevangeliums. Ja. Das ist auch ein dauerndes Motiv. Diese Gäste werden am dritten Tag da weiter saufen. Ja. Ja. Die Hochzeit dauert ja mehrere Tage. Die werden da weiter trinken und keiner wird sich mehr drum kümmern. Woher der Wein kommt. Woher der Wein kommt. Und warum der so gut ist. Ja, das ist auch ein Motiv, dass die einen sehen es und die anderen können es nicht sehen. Deswegen steht hier auch, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis an den Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Da gibt es offenbar einen Hochzeitslader oder jedenfalls nicht der Bräutigam. Nein, das ist der Mann, der für den Wein das ist der Sommelier. Ist. Ja. Aha. Und sie brachten es ihm, er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten es. Das sind die Jünger wahrscheinlich. Ja, man weiß es nicht. Ja, und da geht es auch, wer weiß es nicht. Ja. Wer sieht es, wer kann es erkennen. Ja. Auch dieses bleibt offen als eine Symbolgeschichte am Anfang über der ganzen Story, die dann erzählt wird. Du bist natürlich dann mittendrin, sage ich jetzt mal, darf ich mal ganz theologisch sagen, in der Eucharistietheologie. Du bist in der Abendmahlstheologie, das Abendmahl als Fest. Das ist ein ganz anderer Zugang als die Erinnerung an das Passa, die sich ja durchgesetzt hat in der Religionsgeschichte oder in der Christentumsgeschichte. Ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel am Karfreitag, da musste alles schwarz sein und es war alles traurig und es war alles sehr, sehr ernst und wir erinnern uns an den Tod Jesu und es war eher das Motiv Leiden Christi. Der fängt hier, der Johannes, mit einer Hochzeit an und das zieht auch sozusagen die Vereinigung mit dem Christus, wie sie im Abendmahl ja gedanklich stattfindet, ist bei ihm ein Hochzeitsmahl und kein Passamahl. Und auch interessant finde ich, dass es hier steht, so tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und Kafka hat auch über die Herrlichkeit, er schreibt ja, es ist gut denkbar, dass die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt. Ja, ist ein wunderbarer Gedanke und ich finde, dass du das toll rausgesucht hast, weil das passt. Aber du gehst auch noch weiter in diese, man muss den Rahmen der Geschichte auch noch sehen. Der Rahmen der Geschichte ist, Taufe haben wir vorher, dann kommt erster Auftritt und dann kommt auch ganz anders als in allen Evangelien. Hinterher räumt er den Tempel auf. Ja, das ist auch ganz anders. Deswegen denke ich auch, hier ist alles durcheinander geraten, weil die Tempelaustreibung kommt ja bei den anderen erst kurz vor der Kreuzigung. Genau, das ist ja der Anlass überhaupt für alles. Während er Großtheologe ist, wenn man so will, der sagt, so ich will eine ganz andere Geschichte erzählen von der Herrlichkeit, die bereit liegt um uns herum. Ich will gar nicht die Story Jesu erzählen, sondern ich erzähle das als Zeichen Gottes, Jesus als Zeichen Gottes in der Welt. Ja, da hat sich einer aber schon ganz schön weit von den Tatsachen entfernt hier, nicht? Der schreibt schon eine Metaebene. Dritte Metaebene. Ja, ja. Also ist nicht durcheinander geraten, sondern absichtlich durcheinander gewürfelt. Ja, sondern ein anderer Prolog. Mhm. Da wird auch die Weihnachtsgeschichte nicht erzählt, sondern das Licht kommt in die Finsternis. Mhm. Und dann kommt diese, ich sage jetzt mal, das Thema der Vereinigung Gott und Mensch wird anhand einer Hochzeit erzählt. Mhm. Und da zeigt er sich zum ersten Mal. Und dann wird der Jesus in dieser Tempelaustreibungsgeschichte, die werden wir auch noch vergleichen, aber da beschreibt er letztlich sich selbst als Tempel. Mhm. Ich werde den Tempel abreißen. Also Johannes ist der Tempel oder wer ist der Tempel? Jesus. Jesus sagt, ich werde den Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Da reinigt er den Tempel und dann stellt er sich als einen neuen Tempel vor. Sich und sein Tod. Mhm. Ja? Also sehr abgefahren, wenn man so richtig will. Abgefahren. Ja, mystisch auch. Mhm. Aber das ist das Johannesevangelium. Mhm. Aber ich finde, was wäre in der christlichen Religionsgeschichte nicht alles anders gewesen, wenn wir nicht der Leidensspur gefolgt wären, sondern der Hochzeitsspur. Mhm. Vielleicht wäre das ein sehr viel lustigeres Christentum geworden. Ja. Wir haben alle Angebote da, aber stell dir vor, Glauben ist Gott heiraten, ja, aber nicht in dem Sinn von Nonnen oder so, sondern im Sinn von Wein und Hochzeit und Spaß Tanz haben. Und Spaß haben, ja. Mhm. So sind wir nicht erzogen, aber doch. Mir schon. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ja, zumindest die Religion. Wir sind nämlich im Katholischen aufgewachsen als Pfarrerstöchter. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. In München, da hat man das alles nicht so bitter ernst genommen, den Protestantismus und das Leiden Christi. Also da wird schon ordentlich gefeiert und bei jedem sich bietenden Anlass. Das stimmt, aber du kannst dich auch noch erinnern, Karfreitag, unser Vater, schwarzer Anzug, morgens und schlechte Laune. Ja. Ganzen Tag durften wir nicht laut lachen, das weißt du auch noch. Ja. Ja. Da wurden wir dann gut, das ist ja nun auch überwunden, diese Zeit. Ja. Ja, vielleicht sind wir vom Leiden zur Hochzeit geschritten. Vielleicht ist es doch später zu datieren, der Johannes. Ja gut, also jedenfalls ist das eine sehr, sehr interessante und ein bisschen schräge Geschichte. Aber jetzt mal, um von dem Kleinen aufs Große zu kommen, Wundergeschichten. Warum gibt es diese Wundergeschichten in den Evangelien? Was soll das bedeuten? Warum haben wir da ständig Wunder? Er tut ja nicht nur dieses Wunder, wir werden ja auch noch auf viele andere kommen, auf Heilungen und Auferweckungen und sonst welche Sachen. Aber die Frage ist, warum? Warum reicht nicht die reine Lehre? Warum muss hier ständig ein Rummel gemacht werden? Und, muss man ja auch dazu sagen, die Wunder sind ja schon ganz schön in sich zusammengefallen. Wenn wir jetzt im Laufe der Bibel das Wunderwirken betrachten, da am Anfang werden Frösche geschickt und das Meer teilt sich und der Blitz fährt sonst woher in das mit Wasser übergossene Opfer. Gigantische, große. Gigantomanisch und jetzt auf einmal hier, okay, 6 steinerne Wasserkrüge. Da ist jetzt nicht mehr Wasser drin, sondern Wein. Na, vielleicht hat es einer schnell ausgetauscht. Also, weißt du, das ist ja ein ganz schöner Schrumpfprozess, dem die Wunder hier unterworfen sind. Na, da geht es ja auch nicht um dieses Zeigen der Herrschaft Gottes oder der Macht Gottes, sondern da geht es darum zu zeigen, dass dieser Jesus, dieser Zimmermannssohn Jesus, der da durch die Gegend läuft und predigt, dass der ein Backing hat, wenn man so will, dass das ist ein Wunder sind, so eine Art Marketinginstrument, vor allem auch für die, die es erzählen. Es sind ja sehr viele Wunderheiler damals rumgelaufen. Es gibt ja heute auch so wahnsinnig viele Wunderheiler eigentlich, von denen dann erzählt wird, du, ich habe mal einen Krebs gehabt und dann bin ich nach Indien gefahren und dann hat der seine Hand auf meinen Bauch gelegt, wo der Krebs war und dann ist die Hand eingesunken in meinen Bauch und dann hat er den Krebs rausgeholt und seitdem bin ich gesund. Mhm. Und dann, aber das hier hat ja nichts mit Heilung zu tun. Auf die Heilungen, sind und da kommen wir auch noch drauf, aber jetzt ist ja nun richtig, also ein handfestes Zauberei, ja? Ja, ist wie gesagt, für den Johannes und für andere, jeder Evangelist, für jeden Evangelisten sind diese Wunder unterschiedlich, haben eine unterschiedliche Funktion. Mhm. Beim Johannes, da hast du ganz klar, das ist ein griechisches Wort, Semeia, das heißt eigentlich gar nicht Wunder, das heißt nur Zeichen. Mhm. Also für ihn ist es Zeichen und sie sind kein Beweis, das ist der Unterschied von Zeichen und Beweis, sondern nur der es sehen kann, der die Fülle des Lebens um diesen Mann herum sehen kann. Mhm. Für den sind sie ein Zeichen. Oder nur die Glaubenden erkennen das. Deswegen spielt auch das Zusammenhang von Glaube und Sehen und ein Erlebnis haben bei den Wundern so eine wichtige Rolle. Das ist der Johannes mit den Zeichen. Mhm. Der Markus, der arbeitet sich an einer ganz anderen Stelle ab. Der hat ja detaillierte Wundergeschichten, aber der arbeitet sich an dem sogenannten Messias-Geheimnis ab, weil da ist ja immer ganz geheim, da darf ja keiner was sagen. Also der Jesus macht ein Wunder und dann sagt er den Leuten, sagt es aber den anderen nicht. Ja, da müssen sie was unterschreiben, dass so, genau, sie das darf keinen Fall ein Vertraulichkeitsdokument genau, unterschreiben. So und dann halten sie aber den Mund nicht, das ist ja immer so. Und der Matthäus, der hält sich relativ zurück im Unterschied zu den anderen. Also der lässt alles, was so mirakelhaft ist, ein bisschen weg. Und der Lukas, der zeigt den hoheitlichen Christus, der die dämonischen Mächte austreibt. Mhm. Also du hast bei jedem ein anderes Erzählinteresse bei diesen Wundern. Und der Johannes, der hat einfach, der möchte gerne, dass die Wunder den Charakter der Offenbarung haben. Also ich zitiere jetzt mal aus einem Kommentar und es passt zu dem, was du über Kafka sagst. Es schimmert Gottes Herrlichkeit durch. Mhm. Und das macht der Johannes sichtbar. Mhm. Also jeder hat eine andere Erzählinteresse. Aber interessant ist eben, dass es, ich meine, wir leben in einer Welt, die von Wundern bestimmt ist. Also allein, dass wir existieren, ist ein Wunder. Ich habe da auch ein Interview dabei, das kann ich nachher mal vorlesen. Aber die ganze Welt ist voller Wunder. Also allein, wenn, ich bin ja ein großer Freund der Tierfilme, wenn man allein einen Film über Lungenfische, die im Schlick, also Fische, die sich dann bei Verdunstung ihres Sees im Schlick eingraben und dann so ein Loch nach außen haben und da schnaufen. Oder Schmetterlinge. Oder diese ganzen wunderbaren Dinge, die es auf der Welt gibt. Das ist eine solche unvorstellbare Pracht, die die Erde, der Planet entwickelt hat. Wir brauchen eigentlich wirklich keine Wunder mehr. Wir haben so viel Wunder. Und ich finde auch, wenn man jetzt da mal davon absieht, dass die Menschen alle Wunder in der Welt zerstören und stattdessen McDonald's hinstellen. Aber wenn man davon mal absieht, ist auch der Mensch selber ein Wunder oder könnte eines sein, wenn er sich nicht so saudumm anstellen würde. Aber oder der Zitronensäurezyklus oder diese oder die Photosynthese. Das sind so unvorstellbare Vorgänge. Und jetzt bin ich noch gar nicht beim Körper. Mhm. Also wir haben mal ein Dossier gehabt in der Zeit über die Zelle. Was eine Zelle so leistet, das ist unvorstellbar. Diese kleinen Kraftwerke, das Immunsystem, was das für ein unvorstellbares Wunderwerk ist. Ja? Mhm. Wir arbeiten ja zum Teil über KI und was bedeutet das und ist dir die Menschen überlegen, dann sage ich immer, wir sind ein stickstoffbetriebenes, ständig sich erneuerndes Kraftwerk. Ja. Du steckst oben Salat rein und dann laufen wir den ganzen Tag und das 90 Jahre lang. Ja. Was für unglaublich nachhaltiges, ja. Was für ein unglaublich nachhaltiges Geschöpf wir sind. Ja. Ja. Und dafür, da muss man gar nichts in der Birne haben. Also auch der Dümmste läuft so rum. Aber er ist ein Wunderwerk, obwohl er selber nicht rafft. Aber du bist ja an der Stelle jetzt, dass es darum geht, auch zu erkennen, dass es ein Wunder ist. Mhm. Also nicht das für selbstverständlich nehmen oder überhaupt erkennen. Du hast auch in dem Neuen Testament hast du auch gar keinen einheitlichen Begriff von Wunder. Mhm. Du hast also das, was du jetzt vorhin mit den alttestamentlichen Wundern beschrieben hast, das heißt im Griechischen Dynamis, kann man sagen. Also Dynamis, Dynamik steckt da drin. Also das ist ein Machterweis. Mhm. Das ist vielleicht so wie Gott in Donner und Blitz oder so. Und dann hast du einen ganz anderen Begriff, den haben wir jetzt bei Johannes. Das ist das Semeia und das ist das Zeichen für etwas Großes dahinter. Mhm. Und dann hast du Terras, das ist eine außerordentliche Erscheinung. Und dann hast du Ergon, das heißt, der Jesus macht ein Wunder, er macht aber ein Werk. Mhm. Das macht er im Auftrag Gottes. Mhm. Also ganz unterschiedliche Beziehungsgeschichten und ganz unterschiedliche Ziele. Mhm. Also auch bei uns ist es ja auch so, wenn wir was erkennen, haben wir dann ganz unterschiedlichen Erkenntnisgewinn. Du bist eine Staunerin über das, was du in der Natur siehst, aber du bist gleichzeitig dabei, du willst es begreifen. Mhm. Und du willst immer mehr wissen und es immer mehr bestaunen. Mhm. Ja? Ja. Ich glaube, darauf kommt es insgesamt, aber auch bei allen Evangelisten, ganz egal, wie unterschiedlich die Begriffe sind, kommt es darauf an, dass man hinschaut und dass man was begreift von dem Besonderen, was dieser Mann ist. Das wollen sie erzählen. Ja. Und was sie auf jeden Fall nicht wollen, ist, dass irgendwelche Zauberei und Mirakel oder sowas, sondern es geht immer um das, was hinter der Welt ist. Um diesen besonderen Kontakt zu dem, was hinter der Welt ist. Das wollen die Evangelisten erzählen. Lass mich noch zum Thema Wunder sagen, dass wir ganz unterschiedliche Arten der Wunder haben, Heilungswunder und Dämonenaustreibungen. Da kommen wir jetzt in den folgenden Folgen. Und was wir, das ist jetzt, was wir, dieses Zeichen könnte man auch unter Naturwunder oder so abhaken. Mhm. Aber mir ist nochmal wichtig, Johannes beginnt mit einer Hochzeit. Und auf dieser Hochzeit wird zum ersten Mal sichtbar, dass er im Handumdrehen dieses große Symbol der Hochzeit und des Abendmahls in Gang setzt oder inszeniert. Mhm. Ja. Gut. Ich habe jetzt noch ein Interview, das habe ich ja gerade angekündigt, dabei, wo es auch letztlich um Wunder geht. Der Interviewte, den kannst du hier sehen, ist ein älterer, sehr soignierter Herr. Oh ja. Sie sind Sternenstaub, Sie sind nuklearer Abfall, sagt er zu der Interviewerin. Er ist Martin Rees, 82 Jahre alt, ist Astronom der Queen und trägt 27 Doktorentitel ehrenhalber. Glaubt er an die Außerirdischen und was ist mit der Unsterblichkeit? Fragt ihn Christina Rietz. Okay. Und da habe ich jetzt ein bisschen auszugsweise was mitgebracht. Zur Person, also er ist Martin John Rees, Baron Rees of Ludlow, 82 inzwischen. Seine akademischen Ehren sprengen jede Vorstellung. Er hat über 500 wissenschaftliche Publikationen verfasst. Ihm wurde 27 Mal der Doktor ehrenhalber verliehen. Er war Präsident der traditionsreichen Royal Society, Master des Trinity College in Cambridge, hatte diverse ehrwürdige Professuren inne, ist königlicher Astronom. Und sitzt, da er von der Queen zum Lord auf Lebenszeit ernannt worden ist, im House of Lords. Wahnsinn. Einer seiner Talente besteht darin, ganz normalen Menschen zu erklären, woher wir kommen und wohin wir gehen. Das macht er gern. Und auch mit deutlichen Worten, das werde ich jetzt mal vorlesen. Also nur auszugsweise, ne? Das ist ein sehr ziemlich langes Interview. Er wird zum Beispiel gefragt von Christ und Welt, wie erklären Sie den Urknall jemandem, der keine Ahnung von Naturwissenschaften hat? Rees, ich würde ihm sagen, dass unser Universum sich immer weiter ausbreitet. Alles driftet voneinander weg, das wissen wir. Deshalb ist es logisch, dass zu Beginn alles extrem nah beieinander gelegen haben muss. Es kann ganz am Anfang keine Galaxien und keine Sterne gegeben haben. Kurz vor dem Urknall war alle Materie in ein heißes, dichtes Gas gepresst. Aus diesem Gas bestand das Universum in seiner ersten Sekunde. Und dann ist alles auseinandergeflogen. Die Materie kühlte ab und breitete sich langsam aus. Der Urknall glimmt allerdings bis heute nach. Wir können mittlerweile Mikrowellen messen, die ein Überbleibsel des heißen, dichten Anfangs sind. Und wie kam es zum Urknall? Das wissen wir nicht. Je weiter wir zurückgehen mit unseren Berechnungen, desto heißer und dichter wird das Gas. Die Bedingungen werden da drin irgendwann so extrem, dass wir die Physik, die ihnen zugrunde liegt, nicht erkennen. Ab einer Nanosekunde nach dem Urknall können Sie mir absolut vertrauen. Über alles, was davor war, spekulieren wir. Die Elementarteilchen müssen mit einer unvorstellbaren Energie aufgeladen gewesen sein. Es ist trotzdem schwierig nachzuvollziehen, wie aus nichts etwas entstehen konnte, sagt Christ und Welt. Unsere Intuition, antwortet Rees, kapituliert schon vor einem Atom und seinen Teilchen. Ist doch klar, dass sie vor dem Urknall in die Knie geht. Ich arbeite zurzeit an der Idee eines Multiversums. Das ist auch nur sehr schwer nachzuvollziehen. Dieser Theorie zufolge gibt es nicht nur ein Universum und nicht nur einen Urknall, sondern gleich mehrere. Man muss einfach sagen, dass es physikalische Phänomene gibt, die das menschliche Gehirn nicht begreifen kann. Und dennoch sind unsere Hirne bemerkenswert. Sie haben sich fast nicht verändert, seit unsere Vorfahren durch die afrikanische Savanne streiften. Dieselben Gehirne denken jetzt über den Kosmos nach. Toll. Gibt es vielleicht dort Leben? Das wissen wir nicht. Denn wir wissen ja auch nicht, wie das Leben hier auf der Erde begann. Wir verstehen, wie es sich unter Darwins Gesetzen nach und nach entwickelt hat. Aber war seine Entstehung ein einziger kosmischer Zufallstreffer oder gab es das auch anderswo? Ob die Menschheit unbedeutend ist oder nicht, hängt vermutlich von der Frage ab, ob es im All sonst noch irgendwo intelligentes Leben gibt. Und es ist gut möglich, dass es nur hier auf der Erde Wesen gibt, die sich ihrer selbst und ihrer Geschichte bewusst sind. Wären wir die Einzigen, wären wir unvorstellbar wertvoll. Sie selber bezeichnen sich als praktizierenden Christen, der aber nicht glaubt. Ries antwortet, ich äußere mich nicht zu theologischen Fragen. Ich bin sehr dafür, dass man nicht in andere Fachrichtungen reinpfuscht. Was Gott betrifft, so sage ich immer, ein Atom ist schon schwer zu verstehen. Daher halte ich es für unwahrscheinlich, dass irgendjemand ein komplettes Verständnis irgendeines Teils der Realität besitzt. Wir haben nur ein unvollständiges, metaphorisches Verständnis der Wirklichkeit. Dennoch unterstütze ich die anglikanische Kirche. Ich bin so aufgewachsen, ich genieße die schöne Kirchenarchitektur und die Musik. Wäre ich allerdings im Nahen Osten geboren, ging ich halt in die Moschee. Christ und Welt fragt, heißt das, Sie gehen in den Gottesdienst? Ja, antwortet Rees. Wir haben in Cambridge wundervolle Chöre in allen Colleges. Ich nehme am Ritus teil. Aber für jemanden wie mich, der eher die Tradition der Religion wertschätzt, ist es besser, wenn die Liturgie nicht in der Volkssprache stattfindet. Die beste Variante für mich ist griechisch-orthodox. Da verstehe ich überhaupt kein Wort. Wenn die Liturgie auf Englisch ist, denke ich, wie können die alle diesen Nonsens glauben? Ist das nicht wunderbar? Es hat zwei wichtige Stichworte, die jetzt auch auf unsere, lass es Zeichen sein, ja. Ja, ist, dass er die große Demut hat, dass er sagt, ich kann so wenig verstehen. Das ist für jemanden, der 27 Ehrendoktor hat und so, ist das eine großartige Aussage, wenn er sagt, ich kann so, so wenig verstehen. Multiversum. Aber ich kann was ahnen. Mhm. Ja, und deswegen ahne ich es nur, wenn es nicht so genau ausgesprochen ist wie bei der Liturgie. Mhm. Weil die tun ja, wenn sie es dann genau aussprechen, tun sie so, als könnten sie es verstehen. Mhm. Und das geht gar nicht, sondern ich brauche dieses Schwurbel und die Musik dazu, um dann das Metaphorische, die Metapher Gott, die hinter allem steht, sozusagen zu spüren. Weil ausgesprochen wird es schwierig. Und banal. Da wird es vielleicht banal, wobei der Luther hat ja gesagt, wir müssen es auf Deutsch lesen können und hat da ein Wunderwerk geschaffen, hat dann schon auch eine durchsichtige Sprache geschaffen. Eine kafkaeske Situation. Na gut, dann wollen wir es jetzt mit unserem Kafka und mit unserem Johannes gut sein lassen. Ja. Und wir werden uns in der kommenden Folge den Wundern der Besessenen zuwenden. Also du Leute. Meinst den Dämonenaustreibungen. Dämonenaustreibungen. Das sind ja auch wunderbare Wunder. Also mal sehen, was wir da alles austreiben. Okay. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sind auch wieder dabei, wenn es um die Dämonen geht. Ciao. Tschüss. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.